Du hast ja geweint, sagte er. Warum? Sie begann heftig zu schluchzen. Rodolphe glaubte, es sei ein Ausbruch von Liebe. Da sie nichts sagte, hielt er dieses Schweigen für einen Rest Schamhaftigkeit, und darum rief er: »Oh, vergib mir, du bist die Einzige, die mir gefällt. Ich war dumm und böse. Ich liebe dich, ich werde dich immer lieben. Was hast du? Sprich!« Er kniete nieder. »Also gut, ich bin ruiniert, Rodolphe. Du musst mir 3000 Francs borgen.« »Aber«, sagte er, sich langsam aufrichtend, und sein Gesicht wurde ernst. »Weißt du«, redete sie schnell weiter, »mein Mann hatte sein ganzes Vermögen bei einem Notar platziert. Der ist auf und davon. Wir haben geliehen, die Patienten zahlten nicht. Übrigens ist die Liquidation nicht abgeschlossen. Da erhalten wir später noch etwas. Heute jedoch, weil uns 3000 Francs fehlen, will man uns pfänden, und zwar jetzt in diesem Augenblick. Und im Vertrauen auf deine Freundschaft bin ich gekommen.« »Aha«, dachte Rodolphe, der plötzlich sehr bleich wurde, »darum ist sie gekommen.« Schließlich sagte er ruhig: »Ich habe sie nicht, meine Gnädige.« Er log keineswegs. Hätte er sie besessen, er hätte sie gewiss hergegeben, auch wenn es im Allgemeinen unerfreulich ist, so gute Taten zu vollbringen, denn eine Bitte um Geld ist von allen Stürmen, die über die Liebe hinwegfegen, der kälteste und der verheerendste. Sie starrte ihn eine Weile an. »Du hast sie nicht«, sie wiederholte mehrmals, »du hast sie nicht. Diese letzte Schmach hätte ich mir ersparen können. Du hast mich nie geliebt. Du bist um keinen Deut besser als die anderen.« Sie verriet sich. Sie vernichtete sich. Rodolphe unterbrach sie, behauptete, er sei gerade selbst in Verlegenheit. »Ha, wie du mir leid tust«, sagte Emma. »Ja, furchtbar leid.« Da blieben ihre Augen bei einer damaszierten Büchse hängen, die in der Waffensammlung glänzte. »Aber wenn man so arm ist, steckt man kein Geld in den Kolben seines Gewehrs. Man kauft sich keine Pendüle mit Schildpatt-Intarsien«, fuhr sie fort, auf die Uhr von Buhl zeigend, »auch keine Pfeifen aus Vermeer für die Peitschen.« Sie langte danach: »Keine Berlocken für die Taschenuhr. Oh, ihm fehlt es an nichts. Sogar ein Likörschränkchen hat er in seinem Zimmer, denn du liebst dich. Du lebst gut, du hast ein Schloss, Gehöfte, Wälder, du veranstaltest Treibjagden, du fährst nach Paris. Ha, selbst wenn es nur das hier wäre«, rief sie und griff nach seinen Manschettenknöpfen auf dem Kamin, »nur die winzigste dieser Lächerlichkeiten. Man kann sie zu Geld machen. Oh, ich will sie nicht, behalte sie.« Und sie warf die beiden Knöpfe weit von sich, deren Goldkettchen riss, als sie gegen die Wand schlugen. »Aber ich hätte dir alles gegeben, ich hätte alles verkauft, ich hätte mit meinen Händen gearbeitet, ich hätte auf den Straßen gebettelt, für ein Lächeln, für einen Blick, für ein Danke von dir. Und du hockst seelenruhig auf deinem Sessel, als hättest du mir nicht schon genug Leid angetan. Ohne dich, weißt du's wohl, hätte ich glücklich leben können. Was hat dich nur dazu getrieben? Eine Wette? Du hast mich doch geliebt, hast es gesagt, sogar eben noch. Ach, hättest du mich lieber fortgejagt. Meine Hände sind heiß von deinen Küssen, und da ist die Stelle auf dem Teppich, wo du mir zu Füßen ewige Liebe geschworen hast. Ich hab's dir geglaubt. 2 Jahre lang hast du mich eingesponnen in den herrlichsten und süßesten Traum. Unsere Reisepläne, erinnerst du dich? Oh, dein Brief, er hat mir das Herz zerrissen. Und dann, als ich wieder zu ihm komme, zu ihm, der reich ist, glücklich, frei, eine Hilfe erbitte, die der Erstbeste gewähren würde, flehe und ihm wieder meine ganze Zuneigung bringe, stößt er mich zurück, denn es kostet ihn 3000 Francs.« »Ich habe sie nicht«, entgegnete Rodolphe mit jener unerschütterlichen Ruhe, hinter der sich resignierter Zorn verbirgt wie hinter einem Schild. Sie ging. Die Wände schwankten, die Decke stürzte herab. Und noch einmal kam sie durch die lange Allee, stolperte über die Haufen trockenen Laubs, das der Wind auseinandertrieb. Endlich erreichte sie den breiten Graben vor dem Tor. Sie brach sich die Fingernägel am Riegel, so fiebrig war sie beim Öffnen. Dann, 100 Schritt weiter, außer Atem, dem Umfallen nah, machte sie Halt. Und jetzt wandte sie sich zurück, erblickte noch einmal das gefühllose Schloss mit dem Park, den Gärten, den 3 Höfen und all den Fenstern in der Fassade. Sie war ganz verloren vor Benommenheit, spürte sich selbst nur durch das Pochen in ihren Adern, glaubte es entweichen zu hören wie eine dröhnende Musik und die Wiesen erfüllen. Der Boden unter ihren Füßen war nachgiebiger als eine Woge, und die Ackerfurchen schienen ihr riesige braune Wellen, die sich heranwälzten. Alles, was in ihrem Kopf an Erinnerungen war, an Gedanken, entwich mit einem Mal, schlagartig wie 1000 Feuerwerkskörper. Sie sah ihren Vater, Lheureux Büro, ihrer beider Zimmer dort, eine andere Landschaft. Der Irrsinn griff nach ihr, sie bekam Angst, es gelang ihr, sich wieder zu fassen, freilich auf wirre Art, denn sie wusste den Grund für ihren entsetzlichen Zustand nicht mehr, das heißt die Geldfrage. Sie litt nur an ihrer Liebe und spürte, wie ihre Seele sie verließ durch diese Erinnerung, gleich Verletzten, die im Todeskampf spüren, wie das Leben entschwindet durch ihre blutende Wunde. Die Nacht dunkelte, Krähen schwirrten. Ihr war plötzlich, als zerplatzten feuerfarbene Kügelchen in der Luft, wie explodierende Geschosse, verflachten sich und wirbelten, wirbelten, um schließlich auf dem Schnee zu vergehen zwischen den Ästen der Bäume. In der Mitte eines jeden erschien Rodolphs Gesicht. Es wurden mehr und mehr, und sie kamen näher, drangen in sie. Alles verschwand. Sie erkannte die Lichter der Häuser, die von fern her strahlten im Nebel. Ihre Lage tat sich ihr wieder auf, wie ein Abgrund. Sie keuchte, dass ihr die Brust fast zersprang. Dann in einem heroischen Anfall, der sie beinahe fröhlich stimmte, rannte sie den Hügel hinab, ging über den Steg für die Kühe, den kleinen Pfad, die Allee, die Markthalle und stand vor dem Laden des Apothekers. Niemand war da. Sie wollte schon eintreten, doch beim Schellen der Glocke konnte jemand kommen, und durchs Gatter schlüpfend, den Atem anhaltend, die Mauern entlang schleichend, gelangte sie bis an die Küchenschwelle, wo auf dem Herd eine brennende Kerze stand. Justin in Hemdsärmeln trug gerade einen Teller hinaus. »Ah, Sie sind beim Essen, ich warte.« Er kehrte zurück. Sie klopfte ans Fenster. Er kam heraus. »Den Schlüssel, den von oben, wo die...« »Was?« Und er starrte sie an, verwundert über die Blässe ihres Gesichts, das sich weiß abhob vom schwarzen Hintergrund der Nacht. Sie dünkte ihn außergewöhnlich schön und erhaben wie ein Gespenst. Ohne zu begreifen, was sie wollte, ahnte er Furchtbares. Doch sie drängte mit leiser Stimme, einer weichen, schmelzenden Stimme, »Ich will ihn, gib ihn mir.« Durch die dünne Wand hörte man das Geklapper der Gabeln auf den Tellern im Esszimmer. Sie behauptete, sie wolle Ratten umbringen, die raubten ihr den Schlaf. »Ich muss aber Monsieur holen.« »Nein, bleib hier.« Dann in gleichgültigem Ton, »Ach was, das ist nicht nötig, ich sag's ihm später. Komm, leuchte mir.« Sie trat in den Flur, von dem die Tür zum Laboratorium abging. An der Wand hing ein Schlüssel mit dem Schildchen »Giftküche«. »Justin«, rief der Apotheker ungeduldig, »los«, und er folgte ihr. Der Schlüssel drehte sich im Schloss, und sie lief schnurstracks zum 3. Wandbrett, so gut lenkte sie ihre Erinnerung, griff nach dem blauen Glasbehälter, riss den Deckel ab, tauchte ihre Hand hinein, zog sie gefüllt mit einem weißen Pulver hervor und begann gierig zu essen. »Halt«, schrie er und stürzte sich auf sie, »sei still, sonst kommt jemand.« Er war verzweifelt, wollte rufen, »Sag ja nichts, sonst fällt alles zurück auf deinen Herrn.« Dann ging sie fort, mit einem Schlag besänftigt und fast im heiteren Bewusstsein einer erfüllten Pflicht. Als Charles fassungslos über die Nachricht von der Pfändung heimgekehrt war, hatte Emma das Haus gerade verlassen. Er schrie, weinte, wurde ohnmächtig, aber sie kam nicht zurück. Wo mochte sie sein? Er schickte Félicité zu Homais, zum Sieur Tuvache, zu Lheureux, in den Lion d'Or, überall hin. Und dazwischen, wenn seine Angst nachließ, sah er seinen Ruf zerstört, ihr Hab und Gut verloren, Berts Zukunft ruiniert. Aus welchem Grund? Nicht ein Wort. Er wartete bis abends um sechs. Als er es nicht länger aushielt und weil er sich einbildete, sie wäre nach Rouen gefahren, ging er schließlich hinaus auf die Landstraße, lief eine halbe Meile weit, begegnete niemandem, wartete und machte kehrt. Sie war zurück. »Was ist geschehen? Warum? Erklär's mir!« Sie setzte sich an ihren Sekretär und schrieb einen Brief, den sie langsam versiegelte, während sie noch Datum und Uhrzeit hinzufügte. Dann sagte sie in feierlichem Ton, »Lies ihn morgen. Bis dahin, bitte, stell mir keine einzige Frage. Nein, keine einzige. Aber, oh, lass mich.« Und sie legte sich lang ausgestreckt auf ihr Bett. Ein bitterer Geschmack im Mund weckte sie. Verschwommen gewahrte sie Charles und schloss wieder die Augen. Sie belauerte sich neugierig, um zu merken, ob sie Schmerzen spürte. Nein, noch nichts. Sie hörte das Ticken der Pendeluhr, das Knistern des Feuers. Und Charles, der neben ihrem Lager stand und atmete. »Ach, so schlimm ist der Tod gar nicht«, dachte sie. »Ich schlafe ein, und dann ist alles vorbei.« Sie trank einen Schluck Wasser und drehte sich zur Wand. Der scheußliche Tintengeschmack blieb. »Ich bin durstig. Oh, ich bin so durstig«, seufzte sie. »Was hast du bloß?« sagte Charles und reichte ihr ein Glas. »Nichts, gar nichts. Mach das Fenster auf, ich ersticke.« Und sie wurde von einer so plötzlichen Übelkeit befallen, dass sie kaum Zeit hatte, nach ihrem Taschentuch unterm Kissen zu greifen. »Trag's fort«, sagte sie lebhaft. »Wirf's weg.« Er stellte Fragen. Sie gab keine Antwort. Sie rührte sich nicht, aus Furcht, sich bei der kleinsten Bewegung zu erbrechen. Aber sie spürte, wie eisige Kälte ihr von den Füßen hinaufkroch bis ins Herz. »Ah, jetzt fängt es an«, flüsterte sie. »Was sagst du?« Sie rollte den Kopf sachte hin und her voll Angst und riss dabei ständig den Mund auf, als liege ihr etwas Schweres auf der Zunge. Um acht musste sie sich wieder erbrechen. Charles bemerkte am Boden der Schüssel eine Art weißen Grieß, der sich an den Porzellanwänden festsetzte. »Seltsam. Merkwürdig«, wiederholte er. Sie aber sagte mit fester Stimme, »Nein, du irrst dich.« Da strich er ihr behutsam und fast liebkosend mit der Hand über den Magen. Ihr entfuhr ein gellender Schrei. Er wich erschrocken zurück. Dann begann sie zu wimmern, im Anfang nur schwach. Heftiges Zittern durchbebte ihre Schultern und sie wurde bleicher als das Laken, in das sich ihre steifen Finger krallten. Ihr unregelmäßiger Puls war kaum noch zu fühlen. Schweißtropfen perlten auf dem bläulichen Gesicht, das wie erstarrt wirkte im Brodem eines metallischen Hauchs. Ihre Zähne klapperten, ihre geweiteten Augen blickten schweifend umher, und auf alle Fragen antwortete sie nur mit Kopfschütteln. Zwei-, dreimal lächelte sie sogar. Allmählich wurde das Stöhnen lauter, ein dumpfes Aufheulen entrang sich ihr. Sie behauptete, es gehe ihr besser und sie wolle ein wenig später aufstehen. Doch sie wurde von Krämpfen gepackt. Sie schrie, »Oh mein Gott, wie schrecklich!« Er warf sich vorm Bett auf die Knie. »Sprich, was hast du gegessen? Antworte, um Himmels willen!« Und er blickte auf sie mit einer Zärtlichkeit in den Augen, die ihr nie zuvor begegnet war. »Schon gut, da«, sagte sie mit versagender Stimme. Er stürzte zum Sekretär, erbrach das Siegel und las mit lauter Stimme, »Niemanden trifft eine Schuld.« Er hielt inne, fuhr sich mit der Hand über die Augen und las noch einmal, »Was? Hilfe! Hilfe!« Und er konnte nur das eine Wort wiederholen, »Vergiftet! Vergiftet! Félicité rannte zu Homais, der es auf den Platz hinausrief. Madame Lefrançois hörte es im Lion d'Or. Der eine oder andere stand auf, um es seinem Nachbarn zu sagen, und die ganze Nacht war das Dorf in Aufruhr. Wie von Sinnen, stammelnd, dem Umfall nahe, lief Charles durchs Zimmer. Er stieß gegen die Möbel, raufte sich die Haare, und der Apotheker hätte niemals geglaubt, je so etwas Grauenvolles zu sehen. Er ging wieder nach Hause und schrieb an Monsieur Canivet und Dr. Lavrière. Er verlor den Kopf. Er begann über 15 Entwürfe. Hippolyte machte sich auf den Weg nach Neufchâtel und Justin hetzte Bovarys Pferd, bis er es auf der Anhöhe von Bois-Guillaume zurücklassen musste, kreuzlahm und fast krepiert. Charles wollte in seinem medizinischen Lexikon nachschlagen. Er sah nichts. Die Zeilen tanzten. »Immer mit der Ruhe«, sagte der Pharmazeut, »man braucht nur ein starkes Gegenmittel zu verabreichen. Was ist es für ein Gift?« Charles zeigte den Brief. Es war Arsen. »Nun«, meinte Homais, »es müsste eine Analyse gemacht werden.« Denn er wusste, dass bei jeder Vergiftung eine Analyse gemacht werden muss. Und der andere, der nichts begriff, erwiderte, »Ah, los, los, retten Sie sie!« Dann, wieder bei ihr, sank er auf den Teppich, drückte den Kopf auf den Rand ihres Lagers und schluchzte. »Hör auf zu weinen«, sagte sie, »bald quäle ich dich nicht mehr.« »Warum? Was hat dich dazu getrieben?« Sie antwortete, »Es musste sein, mein Freund.« »Warst du nicht glücklich? Es ist meine Schuld. Ich habe doch alles getan, was ich konnte.« »Ja, das stimmt. Du bist gut.« Und sie fuhr ihm mit der Hand übers Haar, langsam. Das wohlige Gefühl steigerte seine Traurigkeit. Er spürte, wie sein ganzes Wesen zusammenbrach vor Verzweiflung bei dem Gedanken, dass er sie gerade jetzt verlieren sollte, dass sie für ihn mehr Liebe bezeugte als je zuvor. Und ihm fiel nichts ein, er wusste nichts, wagte nichts. Die Dringlichkeit einer sofortigen Entscheidung raubte ihm vollends die Fassung. Sie hatte es hinter sich, dachte sie. All die Verrätereien, Niedrigkeiten, unzähligen Begierden, von denen sie gepeinigt wurde. Jetzt hasste sie niemanden. Dämmerige Wirrnis breitete sich über ihre Gedanken, und von allen Geräuschen der Erde hörte Emma nur noch das stolpernde Klagen dieses armen Herzens, leise und undeutlich, wie der letzte Nachklang einer Symphonie, die verhallt. »Bring mir die Kleine«, sagte sie, leicht auf den Ellbogen gestützt. »Es geht dir nicht schlechter, sag«, fragte Charles. »Nein, nein.« Die Kleine erschien auf dem Arm ihres Mädchens, in einem langen Nachthemd, unter dem ihre nackten Füße hervorschauten, ernst und fast traumversunken. Sie starrte verwundert in das Durcheinander des Zimmers und blinzelte, geblendet von den Lichtern, die auf den Möbeln flackerten. Das erinnerte sie gewiss an den Neujahrsmorgen oder an Mitfasten, wenn sie früh aufgeweckt bei Kerzenglanz zu ihrer Mutter ins Bett kam, wo es Geschenke gab. Denn nun sagte sie, »Wo ist es denn, Mama?« Und da alle schwiegen, »Ich sehe aber nirgends mein Schüchen.« Félicité hielt sie über das Bett, während sie immer noch zum Kamin schaute. »Hat's die Amme mitgenommen?« fragte sie. Und bei diesem Namen, der ihr alle Ehebrüche und allen Jammer in die Erinnerung zurückrief, wandte Madame Bovary den Kopf wie aus Ekel vor einem anderen, stärkeren Gift, das ihr in den Mund stieg. Bert aber blieb auf dem Bett sitzen. »Ei, Mama, was hast du für große Augen? Was bist du blass, was du schwitzt?« Ihre Mutter betrachtete sie. »Ich habe Angst«, sagte die Kleine, zurückweichend. Emma griff nach ihrer Hand und wollte sie küssen. Sie wehrte sich. »Es reicht, bring sie weg«, rief Charles, der im Alkoven schluchzte. Dann verschwanden die Symptome für einen Augenblick. Sie wirkte weniger fahrig, und bei jedem belanglosen Wort, bei jedem etwas ruhigeren Atemzug ihrer Brust, schöpfte er neue Hoffnung. Als endlich Canivet hereintrat, warf er sich ihm weinend in die Arme. »Oh, Sie sind's. Danke. Sie sind gut. Es geht ihr schon besser. Da, schauen Sie nur.« Der Kollege war keineswegs dieser Ansicht, und da er nach eigener Aussage nicht lange fackelte, verordnete er ein Brechmittel, um den Magen restlos zu entleeren. Ziemlich rasch erbrach sie Blut. Ihre Lippen kniffen sich fester zusammen. Die Gliedmaßen waren verkrampft, der Leib übersät mit braunen Flecken, und ihr Puls zuckte unter den Fingern wie ein gespannter Draht, wie die Saite einer Harfe, kurz vorm Zerreißen. Dann begann sie zu schreien, grässlich. Sie verwünschte das Gift, fluchte, flehte, es möge sich beeilen, und stieß mit ihren starren Armen alles zurück, was Charles, dem Tode näher als sie, ihr einzuflößen versuchte. Er stand da, sein Taschentuch auf die Lippen gepresst, röchelnd, weinend und von Schluchzern gewürgt, die ihn schüttelten bis in die Fersen hinein. Félicité rannte im Zimmer hin und her, Homais regungslos stieß tiefe Seufzer aus, und Monsieur Canivet, der zwar immer noch sein Selbstvertrauen zeigte, wurde langsam doch unsicher. Zum Teufel, immerhin, der Magen ist leer, und sobald die Ursache verschwindet, muss auch die Wirkung verschwinden, sagte Homais, das ist klar. Rettet sie doch, rief Bovary. Ohne auf den Apotheker zu achten, der noch die Hypothese riskierte, vielleicht ist es ja eine heilsame Krise, wollte Canivet gerade Theriac verabreichen, da hörte man eine Peitsche knallen, alle Glasscheiben klirrten und eine Post Berlin, vor der drei bis über die Ohren verdreckte Pferde galoppierten, was das Zeug hielt, kam an der Markthalle um die Ecke geprescht. Es war Dr. Lariviere.